August 2012. Hochsommer. Brütende Hitze. Die Klimaregulierung war kaputt. Wie immer. Babylon, die große Stadt, stank zum Himmel. Ein gigantischer Misthaufen. Verrottet, verwest, verfallen. Und trotzdem begehrt. Manche reißen sich sogar darum, alle 5 Jahre. Wenn die Wahl zum Bürgermeister ansteht. Harry Hauer. Wer hat sich hochgearbeitet vom Volksrentner zum Multimillionär? Harry Hauer. Ich bin für Sie da, liebe Babylonier. Liebe Babylonier. Überall Wahlrobots und Slowomaten. Elektronische Pappköpfe mit Lautsprechern. Auf Straßen und Plätzen. In der Metro. Vor Fenstern und Türen. Keine Ruhe bei Tag und Nacht. Ich setzte mich entnervt ab ins Casablanca. Jakob duldet keine Wahlrobots in seiner Kneipe. Aber die Wahl wurde ich auch hier nicht los. Und für wen bist du, Jonas? Für Jonas. Nur für Jonas. Whisky, Jakob, oder was du so nennst. Weiß ich doch. Ich meine, was wählst du Sonntag? Meine Ruhe. Aber wetten wirst du doch wohl, oder? In Babylon wettet jeder, obwohl es verboten ist. Oder vielleicht gerade weil. Gemanagt wird das Wettgeschäft von der Kooperation, dem organisierten Verbrechen. Und gewettet wird auf alles und jedes. Nichts ist zu mies. Nicht mal die Bürgermeisterwahl. Willst du einen Tipp, Jonas? Brauche ich nicht. 5-4 für Bürgermeisterin Klaretzky. Denkst du, längst überholt. Letzte Woche ist Harry Hauer an die Notschka vorbeigezogen. Und weißt du, wer auf ihn gesetzt hat? Klar, die eigene Partei. Muss sie ja wohl. Aber gleich so hoch. Wo alle Umfragen die Klaretzky vorne sehen. Sicher. Groß ist ihr Vorsprung nicht, aber trotzdem. Komisch irgendwie. Deine Sorgen möchte ich haben, Jakob. Noch ein. Und gestern, das bleibt aber unter uns, gestern hat einer Millionen darauf gewettet, dass Hauer nicht Bürgermeister wird. Millionen, Jonas. Wer? Weiß keiner. Um 3 Ecken über Strohmänner. Also, wenn du mich fragst, Jonas... Ich frag dich aber nicht, Jakob. Da wird ganz massiv geschoben. Ist ja nicht zu glauben. Du hast meinen Whisky vergessen, Jakob. Typisch. Der würde auf seinen Arm... Korrektur. Der würde auf seinen Arm vergessen, wenn der nicht fest angeklebt wäre. Ich bin die Sammy von der Post. Oh. Vom Himmel hoch, da komm ich hier und hab einen ganz schön dicken Sack mit. Was da in meiner Tasche grölte, war natürlich Sam. Mein sogenannter Computer. Plastikzwerg und rhetorischer Riese. Vollgestopft mit Nanochips. Und mit 1001 Sprachprogramm. Schon etwas angestaubt, aber kein bisschen leise. Ein verbales Versuchsmodell, anno 2005. Das keiner haben wollte. Außer Jonas. Und der auch nur, weil es billig war. Man kann sich an alles gewöhnen. Sogar an Sam. Wenn ich nur wüsste, wie... Bei mir ist das so. Wenn Menschen reden, halten Computer die Schnauze. Selber Schnauze, alter Giftmischer. Du hast mir gar nichts zu sagen. Werd nicht frech, du elektronischer Lachsack. Wer nichts wert. So spricht das Wolf. Ein wahres Wort, Damen und Herren, wie sich soeben... Ruhe. Lachsack, hat er zu mir gesagt, der Gehirntümel. Muss ich mir das von deiner Taschenwanze bieten lassen, Jonas? Ruhe. Reg dich ab, Jakob, und gieß mir endlich einen ein. Dir auch. Und Sammy? Du sagst mir, was los ist. Kurz, klar. Und klar. Ja, militärisch, jawohl, zack, zack, eine Botschaft über den heißen Draht. Persönliche Dringlichkeitsstufe 1A. Mein 1A-Code kennen nur 2. Eine ist tot. Hallo, Darling, wo brennt's? Ich brauch dich, Jonas. Wer nicht? Juno Belinda, genannt Darling. Nicht nur von ihren Freunden. Ich war ein Freund, ein ganz alter, noch von der Guerilla-Fachschule her. Und danach waren wir in Verbindung geblieben. Freundschaftlich, aber locker. Hast du heute Abend was vor, Jana? Für dich würde ich alles absagen, ja. Ein Aussichtsjob nur für ein paar Stunden. Ach so. Komm gleich rüber, du weißt ja wo. Darling Belinda hatte es zu was gebracht. Besitzerin und Chefin von Safety First. Ein kleiner, aber effizienter privater Sicherheitsdienst. Einseitig auch. Mit einer Adresse am feinen Markgrafenboulevard im obersten Stock einer atemberaubenden Konstruktion. Die höher war als die babylonische Nettoverschuldung. Lebel ist plötzlich ausgefallen. Herzinfarkt. Laserstrahler. Ich habe sonst keine frei. Du brauchst nicht Jonas, Darling. Du brauchst einen Sicherheitsexperten. Wenn ich mich recht erinnere, ist Jonas Sicherheitsexperte. Einer der besten. Mag sein. Aber eigentlich bin ich Detektiv. Der letzte Detektiv. Ein Philipp Marlowe-Ableger im falschen Jahrhundert. Und nicht, dass ich nichts zu tun hätte. Manchmal mehr, als mir lieb ist. Ein interessanter Beruf. Ab und zu gefährlich. Ziemlich einsam. Einträglich weniger. Einen echten Holzschreibtisch kann ich mir nicht leisten. Nur kein Neid, Jonas. Du hättest dich mit mir zusammentun können, damals nach dem Krieg. Aber du wolltest ja unbedingt frei sein. Einzelgänger, aufrecht, geradlinig, lakonisch, ungebrochen. Und arm. Aber glücklich. Wirklich, Jonas? Okay. Safety First hat den Sicherheitsdienst für die Worf übernommen. Das heißt, für Harry Hauer. Der Teufel soll ihn holen. Und die Bürgermeisterin. Und die ganze verdammte Wahl gleich dazu. Was hast du gegen die Wahl, Jonas? Mir bringt sie was ein. Dir auch, wenn du willst. Bei uns gibt's Leute, die gern auf Politiker schießen. Verrückte. Terroristen, zu kurz gekommene. Zeichensetzer. Und darum müssen Politiker geschützt werden. Bei den Regierenden, die es schon geschafft haben, macht es die Polizei. Nur bei den Regierenden. Die es erst noch schaffen wollen, müssen ihren Schutz selbst organisieren. Und bezahlen natürlich. Harry Auer konnte das mit links. Er war ein finanzielles Wunderkind. Als das mit Firmen und Konten spielte, wie unser einer mit der Holo-Fernbedienung. Aber dann wurde ihm das zu langweilig. Angeblich klappte es auch nicht mehr so recht mit dem Milliardenspiel. Jedenfalls ging er in die Politik. Zur Opposition. Zur Partei für Wohlstand, Ordnung, Recht und Freiheit. Kurz, Worf. Heute Abend läuft Hauers letzte Wahlveranstaltung im zentralen Parteilokal der Worf. Das Übliche, großer Auftritt, kleine Rede an... Und da soll ich aufpassen. Ah, als verantwortlicher Sicherheitschef. 200 Euros. Einverstanden. Aber nicht wegen der Euros. Deinetwegen, Darling. Aus alter Freundschaft. Ich bin gerührt. 250, netto. Aus alter Freundschaft, ja. In 2 Stunden geht's los. Am besten fährst du gleich rüber zum Worf-Lokal. Die Technik ist schon aufgebaut. Sicherheitsschleuse? Mit Techniker. Guter Mann. Sonst noch jemand von dir da, Darling? Hauers Bodyguard. Auch ein guter Mann. Weiß ich nicht. Mir ist er zu grün. Den Job hat er nur gekriegt, weil er in der richtigen Partei ist. Ich bin froh, dass du mitmachst, Jonas. Also, bis später. Das Parteilokal der Worf war eine Betonwarze auf dem unendlichen Flachdach von Harry Hauer Industries. Ein niedriger grauer Kasten, etwa 50 mal 50 Meter. Vorne eine Lobby. Endstation für den Fahrstuhl. Hier war die Sicherheitsschleuse aufgebaut. Dann ein kleiner Saal mit Podium, an den Wänden Harry Hauer in Holo und 2 Türen, Damen und Herren. Dahinter ein Durchgang, daran 2 Zimmer. Das war's. Sicherheitstechnisch ideal. Keine Fenster, problemlose Klimaanlage, nur ein Zugang. 2, Herr Jonas. 2? Wo ist der 2? Im rechten Hinterzimmer. Ich zeig's Ihnen gleich. Harry Hauers Privatlift. Unser Kandidat kann doch nicht denselben Eingang benutzen wie das normale Volk. Natürlich nicht. Er könnte sich was holen. Die Pest, Aids oder zumindest die Krätze. Wer hat einen Schlüssel? Zum Privatlift? Nur Harry Hauer. Eigentlich hätte sie sagen müssen, ihr Ton gefällt mir nicht. Aber das tat sie nicht. Sie war nervös. Stress. Vielleicht mehr. Sie war Hauers Wahlkampfmanagerin. Karin Heller. Tüchtig, farblos und nervös. Wenn wir jetzt alles gesehen haben, wenn Sie... Augenblick noch. Was haben Sie geplant? Wie läuft die Geschichte ab? Die Kundgebung, meinen Sie, Herr Jonas? Kurz und klassisch. Das heißt? Tusch, Erheben von den Plätzen, Auftritt Hauer, Beifall. Nicht enden wollend. Eine Minute. Dann Begrüßung durch den Vorstand des Parteibezirks, Ansprache des Kandidaten, 5 Minuten Pause. Pinkeln und promenieren. Der Kandidat will sich hinten kurz ausruhen, bevor er Autogramme gibt und Fragen beantwortet. Babylonische Hymne, Begeisterung, rhythmisches Klatschen, Abgang. Ein simples Szenario. Ein simples Publikum. Mein Gott, Herr Jonas, das Publikum ist doch nur Staffage. Live-Atmosphäre für die Holo-Übertragung. Die Staffage strömte. Mindestens 50 Mann. Und Frau natürlich. Durch die Sicherheitsschleuse. Alle sauber. Kein Wunder, alle waren von der Partei ausgewählt und hatten spezielle Passscheiben. Sie suchten sich Plätze, rutschten hin und her, redeten leise, gingen aufs Klo, was man so macht, bevor es losgeht. Die Holo-Menschen kamen mit ihren Apparaten. Harry der Große schwebte ein und ging hinten nochmal seine Rede durch. Karin Heller, zusehends nervöser, pendelte zwischen Hinterzimmer und Saal. Im Flur griff ich mir Hauers Bodyguard. Der war groß und breit und mochte mich nicht. Trotzdem verriet er mir seinen Namen. Moss. Benno Moss. Sie sind dieser Jonas. Ich bin Jonas, nur Jonas, Ihr Chef. Aber nur heute Abend, hat Frau Belinda gesagt. Das reicht mir auch. Arme hoch an die Wand, Beine auseinander. Was soll das? Sie sind mit Hauer im Privatlift gekommen, nicht durch die Sicherheitsschleuse. Darum. In Ordnung, stehen Sie bequem, Moss. Sie haben nur Ihren Dienstlaserstrahler, den können Sie behalten. Klar behalte ich meinen Laser. Ich habe einen Waffenschein. Ich bin Bodyguard. Da kommt Ihr Body, Moss. Gehen Sie gerne. Ganz wohl war mir nicht. Moss sah aus wie einer, der wild herumballert, wenn was passiert. Aber was sollte passieren? Alles lief nach Plan. Applaus. Harry Hauer trat auf. Winkte zu. Winkte ab. Nahm auf dem Podium Platz. Rechts neben ihm Karin Heller und Jonas, links Moss und der Bezirksbonze der Worf. Ein blasses Wesen, das sich ein paar blasse Sätze abquälte. Dann erhob sich der Kandidat. Babylonierinnen, Babylonier, Zeit für einen neuen Anfang. Zeit für Harry Hauer. Nach 10 Jahren Korruption, Filz, Schlamperei werden wir ihn schaffen. Sie sollen erst nachher. Nein, Moss! In der zweiten Reihe war eine Frau aufgestanden. Eine Frau im weißen Kleid mit starren Augen und mit einer Waffe in der ausgestreckten Hand. Ein Knall. Ich warf mich auf Hauer, riss ihn zu Boden. Ein Reflex, spektakulär und nutzlos. Ein zweiter Knall ganz nah. Hauer zuckte, bäumte sich auf, lag still. Ich sah hoch. Moss hatte seinen Laser gezogen, zielte auf die Frau in Weiß, drückte ab. Ich stand auf und schob mich durchs geschockte Publikum. Die Frau ist tot. Kopfschuss. Klar. Ein guter Bodyguard ist auch ein guter Schütze. Ein guter Bodyguard sollte ein bisschen Krebs in seiner Bowlingkugel haben. Wieso? Weil eine tote Attentäterin uns nicht weiterbringt. Im Gegenteil. Ist das sowieso zu spät? Komische Waffe. Mini-Rackwerfer. Mit optischem Zielfinder. Hier. Kleines Holobild. Harry Hauer. Die Zielvorgabe. Nach Abschuss steuert die Mini-Rakete die abgebildete Person an. Und explodiert. In Hauers Schädel. Harry Hauer ist tot. Sie merken auch alles, Frau Heller. Rufen Sie die Kripo. Merkwürdig. Warum eine optische Mini-Rak? Unsicher, veraltet. Schwer zu kriegen ist ein Ding auch. Nicht gerade die ideale Waffe für ein Attentat. Sie sagen es, Moss. Aber das Wichtigste haben Sie nicht gesagt. Sagen Sie es, Jonas. Wie ist die Waffe hier reingekommen? Gute Frage. Es war Mitternacht, als die Kripo uns gehen ließ. Nach 3 harten Stunden. Was danach kam, war härter. Antreten bei Darling Belinda. Sicherheitsspezialisten von Safety First, hilflose Zuschauer bei Mord an Bürgermeisterkandidaten. Das ist genau die Werbung, auf die ich liebend gern verzichte. Wie konnte das passieren? Fragen Sie doch Jonas. Wer war der Chef? Ich habe keine Erklärung, Darling. Noch nicht. Vorzuwerfen habe ich mir nichts. Du hattest die Verantwortung. Und darum werde ich der Sache nachgehen. Von mir aus, Jonas. Aber auf deine Rechnung. Safety First wird eine eigene Untersuchung anstellen. Und dafür habe ich genau den richtigen Mann. Einen, der was gut zu machen hat. Nicht wahr, Moss? Ich habe nächste Woche Urlaub, Chefin. Bangkok. Flug ist schon gebucht. Bis dahin haben Sie den Fall abgewickelt. Oder Sie lassen den Flug sausen. Sie haben die Wahl, Moss. Jonas hatte keine Wahl. Ich musste am Mordfall Hauer arbeiten, auch wenn mich keiner dafür bezahlte. Meine Berufsehre war angeschlagen, reparaturbedürftig, dringend. Nicht wegen irgendwelcher Negativwerbung, wegen meiner Selbstachtung. Und weil mir eine leise innere Stimme sagte, an der Sache sei was faul. Eine laute äußere Stimme war derselben Meinung. Faul, Herr Oberentsorgungsrat, oberfaul, stinkfaul. Es duftet streng zum hohen Himmel, welchen, beiläufig sei es bemerkt, von wegen Smog kein babypsilonisches Auge hier erschaut. Aber geben soll's ihn. Fragen's bitte Frau Brigitte. Ich denk nicht dran. Die Waffe, Sammy. Indeed, Sir. Eben dieselbe. Der Minirakwerfer kann nicht im Saal gewesen sein. Eigentlich. War aber, erkläret mir Graf Irndur diesen Zwiespalt der Natur. Wie ist das Ding reingekommen, Sammy? Naja, mehrere Möglichkeiten, euer Fragwürden. Erstens, Ding war schon vorher drin. Verstochen. Ausgeschlossen. Vor der Kundgebung habe ich alles durchsucht, gründlich. Mit dieser Karin Heller. Aha. Frage. Ist mein Jonas eine Intelligenzbestie? Und erspare mir die Antwort. Nächste Frage. Ist er ein brauchbarer Durchsucher? Ja, ja und abermals ja. Insofern akzeptiert. Also, Möglichkeit 2. Ein Teilnehmer hat Miliard mitgebracht. Geht auch nicht, Sammy. Alle mussten durch die Sicherheitsschleuse. Und auf die Elektronik ist Verlass, ohne Wenn und Aber. D'accord, aus vollem Herzen und voller Hose. Hast du beides nicht, Sammy. Weiter. Na ja. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege? Nur zu. Wollen Sie tatsächlich allen Ernstes behaupten, sämtliche Anwesenden hätten die Schleuse passiert? Moss, meinst du? Den habe ich eigenhändig abgecheckt. Sammy meint nicht nur Moss. Na, wen denn noch? Na, wen schon, oh du mein geistesschwaches Gummibärchen. Also? Wer hat denn, außer Bodyguard Moss, den Ort des Geschehens durch die Hintertür betreten, hm? Du denkst doch wohl nicht an... Oh, doch, genau an den. Harry den Hauer. Du spinnst, Sammy. Nein. Harry Hauer ist das Opfer. Hat man alles Unmögliche eliminiert, so muss das, was übrig bleibt, und sei es auch noch so unwahrscheinlich, die Wahrheit sein. Sherlock Holmes, ich weiß. Aber Jonas ist nicht Dr. Watson. Watson? Jonas ist Jonas. Und Jonas bestimmt, wo es lang geht. Morgen früh sind wir bei der Kripo. Hören ist gehorchen, o Beherrscher der Ungläubigen. Doch merke, die Gedanken sind frei. Oh. Den Fall Hauer hatte ein alter Bekannter. Freund konnte man ihn beim besten Willen nicht nennen. Chefinspektor Brock. Ich erkannte ihn kaum wieder, als ich in seinem Büro aufkreuzte, weil er mich nicht mit der üblichen Bullenbeißermine anglupfte. Er grinste, breit und unschön. Von einem Blumenkohlohr zum anderen. Sehen Sie mal, wer uns die Ehre gibt, Pauli. Der große Sicherheitsexperte höchstpersönlich. Und Sammy Lein. Was führt Sie in unsere bescheidenen Niederungen, Jonas? Wollen Sie uns was beibringen? Wie man sich seinen Schützling vor der Nase abknipsen lässt zum Beispiel? Ist ja gut, Bröckchen. Ich weiß, auf so eine Gelegenheit haben Sie Jahre gewartet. Ich hab's Ihnen schon x-mal gesagt, Jonas. Ich bin nicht Ihr Bröckchen. Wer Kotzbrock Ihnen angenehmer aller Wert ist, der Chefinspektor? Und Ihrer vorlauten Quarkbox sollten Sie endlich ein Anstandsprogramm verpassen. Oder schmeißen Sie sie doch gleich auf den Schrott. Oh. Was wollen Sie? Oh, Lustmörder, Tierschänder, Tierquäler, Blaubart, Schreibtischtüte. Sei still, Sam. Informationen. Über den Fall Hauer? Wozu? Die Sache ist klar, so gut wie abgeschlossen. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Attentäterin Susanne Kemp, 37 Jahre, seit 2010 im Zentralkrankenhaus. Psychiatrie, geschlossene Abteilung. Paranoid-Schizophren, sagt Chefarzt Dr. Quares. Hat Stimmen gehört und so. Eingestuft als schwierig, aber nicht gefährlich. Ein Irrtum der Wissenschaft. Soll vorkommen. Gestern früh ist sie ausgerückt. Wie? Keine Ahnung. Woher hatte sie die Waffe? Was weiß ich, gefunden, gestohlen. Sie reißen sich nicht gerade ein Bein aus, Brock. Nicht mal einen kleinen Zeh. Sagen Sie mal, Jonas, wo leben Sie? In Oberbayern. Ja, wenn es nicht der Kandidat der Opposition wäre, sondern, sagen wir, Bürgermeisterin Paretzky. Mit Hund Radetzky. Die Kripo, dein Freund und Helfer, ohne Ansehen der Person. Nächste Station, Zentralkrankenhaus, geschlossene Abteilung. Ich war schon mal da gewesen, vor 3,5 Jahren, Fall Testmarkt. Keine gute Erinnerung. Damals hat sich eine Passscheibe abgestaubt und die kam er jetzt zu Pass. Chefarzt Dr. Quaris fand ich im Innenhof, nicht weit vom großen Alzheimer-Käfig. Er hatte es eilig. Was soll ich Ihnen über Kemp sagen? Ich kann Ihnen nicht viel sagen. Und was ich sagen kann, habe ich schon der Kripo gesagt. Aber Sie haben sie doch persönlich verarztet, Dr. Quaris. Wer sagt das? Der Krankenhauscomputer. Was heißt schon persönlich? Ich bin Chefarzt, ich habe viele Fälle, Dutzende. Warum Kemp? Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Eigentlich ein ganz gewöhnlicher Fall. Paranoide Schizophrenie, akustische Halluzination. Stimmen? Was haben Sie gesagt? Darf ich nicht sagen. Schweigepflicht, Datenschutz. Wiedersehen. In einem der endlosen, giftgrünen Korridore hielt mich eine Schwester an. Eine kleine, dicke, mit schiefer Nase. Ich hatte sie schon vorher im Innenhof gesehen. Sie? Ja? Sie haben was verloren. Das Stück Papier gehört mir nicht. Natürlich hast du es verloren, du Schüssel. Nimm schon und sag der lieben Schwester brav Dankeschön. Und mit solchen Amöben im Geiste muss ein gewitzter Computer dich abgeben. Auf dem Zettel stand Susanne Kemp, 50 Euro. Fragezeichen. Der schiere Wucher. 10. 20. Aber deshalb tue ich's nicht. Wegen der Wahrheit. Weil der Allmächtige Ihnen die Hucke vollgelogen hat. Dr. Quaris. Klar, Quaris. Seine Majestät, Mr. Universum, der Größte. Dauernd hackt auf mir rum. Letzte Woche hat er mich runtergestuft in 2 Gehaltsgruppen. Eine Schande. Warum? Wegen gar nichts. Ich habe ein paar alte Stänke auf meiner Station gründlich ruhig gestellt. Valumbran-Überdosis. Na und? Gibt sowieso viel zu viele Patienten. Das nennt man Radikalkur. Susanne Kemp. Susanne Kemp, Sie wollten mir was erzählen. Ich zeige Ihnen was. Kommen Sie mit. Eine kurze Tour durch die Eingeweide der geschlossenen Abteilung. Gänge, Ecken, Treppen. Dann standen wir in einem kleinen Zimmer. Ein Bett, ein Schrank. Täfelung mit Platten aus bestem Holzimitat. Ganz gemütlich. Abgesehen von den Gittern vor dem Fenster. Hier war sie untergebracht, die Kemp. Seit einem Vierteljahr. Verlegt aus dem großen Saal auf Anweisung von Quaris. Als ob sie was Besonderes wäre. Keine scheiß normale Kassenbrücke. Passen Sie auf. Ich nehme jetzt die Wandtafel am Kopfende weg. Na, was sehen Sie? Nichts. Ja, jetzt. Da war aber was. Ein ferngesteuertes Tonbandgerät mit Lautsprecher. Ferngesteuert? Quaris, vom Chefzimmer aus. Gestern Morgen ist die Kemp weggebracht worden. Große E-Limousine mit Chauffeur. Und danach hat Quaris die Anlage abgebaut. Gottvater selbst mit seinen eigenen manikürten Händen. Sagen Sie, ich sehe bloß ein Loch in der Wand. Was ist das? Eine Kassette. Ein Beweis ist das. Wie viel? Wir einigten uns auf 100 Euro. Zu Hause in meinem Büro-Apartment musste ich mir erstmal die Hände waschen. Durch Herzenswärme und Selbstverleugnung wird es geprägt, unser medizinisches Personal, sagt der Sozialstadtrat. Und wer muss es wissen? Die Kassette war ein Beweis. Mir war allerdings noch nicht ganz klar, wofür. Harry Hauer hat sich angeeignet, was dir zusteht. Geld, Erfolg, Ansehen. Mann, ist dir erkältet. Harry Hauer ist schuld. Schuld an deinem Unglück und an allem Unrecht, was in Babylon geschieht. Harry Hauer muss beseitigt werden. Unglaublich. Du bist zu dieser großen Aufgabe ausersehen. Dir ist sie anvertraut. Na, geh mal los. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du diesen Ort verlassen. Was du dann tun sollst, wirst du noch erfahren. Quaris. Du wirst erfahren, wo du das... Die Stimmen, die Susanne Kemp gehört hat, waren keine Halluzinationen. Und wann du... Chefarzt Dr. Quaris hat eine passende Patientin ausgesucht. Er hat sie bearbeitet, auf Harry Hauer angesetzt. Warum? Warum, Sammy? Weshalb? Wofür? Wozu? Und in die Ferne? Hm? Vielleicht steckt Bürgermeister Paretzky dahinter. Ach, Quatsch. Quatsch mit Soße und Kartoffeln. Paretzky liegt sowieso vorn. Wieso sollte sie ihren Gegenkandidaten umbringen lassen? Die Frau ist doch nicht blöd. Die Antwort, edler Freund, findet sich am ganz anderen Ort. Genau gegenüber, könnte man sagen. Was heißt das? Hast du in den Datenbänken was entdeckt? Lange, lange hat er suchen müssen, der arme Sam. Über Stock und Stein ist er getrabt, über Berg und Tal, durch Regen und Wind. Blasen an den Füßen hat er bekommen, Schwielen an den Händen, Narben im Gemüt und... müde ist er geworden, so entsetzlich müde. Willst du dich ausruhen? Ich schalte dich sofort ab. Du brauchst es nur zu sagen. Lass den Blödsinn, du bist eine Maschine. Wenn man mich sticht, blute ich nicht. Wenn man mich hetzt, erlahme ich nicht. Nein. Na ja, denn nicht. Auch gut. Resultat der elektronischen Pilgerfahrt kurz und präzis folgendes. Der verehrliche Dr. Quaris ist eingeschriebenes Mitglied der Partei für Wohlstand, Ordnung, Recht und Freiheit. Ein prominentes, in höchsten Parteigremien wohl angesehenes Mitglied. Willst du damit sagen, dass die Worf ihren eigenen Kandidaten umgebracht hat? Gemach. Immer langsam mit die jungen Pferde. Erinnert euch, Hoheit, die vertraulichen Insinuationen jenes von Berufs wegen alkoholisch marinierten Hilfsmenschen namens Jakob. Die eigene Partei, so gab er zu verstehen, hat auf Harry Hauer gewettet. Hoch, sehr hoch, zu hoch. Mein Gott, ist das hoch. Und deshalb lässt sie ihn abschießen, das ist doch paradox. Na, und Sherlock Holmes? Du meinst, dass eigentlich nur Hauer selbst die Waffe ins Parteilokal gebracht haben kann? Ach, was heißt eigentlich, du Humpehirn? Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn ich eurer geistigen Hartleibigkeit noch eine dritte Reminiszenz abverlangen dürfte, was sprach Wahlkampfmanagerin Heller im ersten Schreck unmittelbar nach dem Attentat? Moment, Sammy, wie war das? Zu früh, sie sollte erst später, so etwa. Sie weiß was. Wo wohnt sie? Eine Visite bei Madame Karin Heller zwecks mehr oder weniger peinlicher Befragung. Hohoho, sehr gut, lasset uns eulen. Ans Fon ging sie nicht. Auch nicht zur Tür, als ich klingelte. Und als Jonas fachmännisch das Schloss knackte, kam keine Reaktion. Messerscharfe Folgerung, Heller war ausgeflogen. War sie aber nicht. Eine recht ansprechende Behausung, Sir. Viel Platz. Mehr als bei uns zu Hause, was, Sammy? Ja, das ist ja auch kein Wunder. Und hier, ein richtiges Badezimmer. Nicht bloß eine Nasszelle. Mit einer echten großen Badewanne. Luxus. Ja, super Luxus. Denn siehe, die Wanne ist bereits gefüllt und in ihr tut der Teufel geht. In der Badewanne lag Karin Heller. Unter Wasser. Splitternackt und mausetot. Eine unerwartete Komplikation. Was steckte dahinter? Meditieren kannst du später, Lahmbeutel, Tünnlieger. Pfeife. Ja, selber. Draußen. Empfehle dringend strategische Absetzbewegung. Hier ist es nicht geheuer. Ein wahres Wort. Zu spät. Ich rette den Freund im Moment. Drei Männer kamen aus dem großen Kleiderschrank. Laserstrahler in den Händen. Einen kannte ich. Und zum Glück nicht persönlich. Bis jetzt. Kasbeck von der Kooperation. Oberster Hitmann und Vollstrecker. Spezialist für endgültige Maßnahmen. Jonas nahm die Hände hoch. Jonas ließ sich fesseln. Was hätte Jonas sonst auch tun sollen? Und nun wäre wohl eine kleine Kopfwäsche angebracht. Als Kavalier haben Sie sicher nichts dagegen, die Wanne mit einer Dame zu teilen. Los. So. Wer sind Sie? Jonas. Nur Jonas. Der letzte Detektiv, freut mich. Weiter. Sie sind härter im Nehmen als die Lady, Jonas. Wir hatten da gar nicht richtig angefangen zu fragen. Da ist sie uns schon weggeblieben. Mal sehen, wie lange sie es aushalten. Steck die wieder ein. Sie machen einen großen Schillerkast weg. Solche Sprüche sage ich ab und zu ganz gern. Aus Tradition, aus Spaß. Diesmal war es mir ernst. Todernst. Sie kriegen Ärger. Mit Ihren Chefs, wenn Sie mich ersäufen. Mit Kapp, mit Lucrezia Carnevale und mit Martha Tolbonen. Die sind Jonas noch was schuldig. Ja, Fall Euro-Dschungel, Mai 2012. Sie können mir viel erzählen, Jonas. Gehen Sie doch ans Fon. Rufen Sie Frau Tolbonen an. Okay. Aber wenn Sie mich anscheißen, Jonas, dann nehmen wir uns mit Ihnen viel Zeit. Dann sterben Sie lange und sehr unangenehm. Ach du Scheiße. Als Kastbeck vom Fohlen zurückkam, war er wie umgewandelt, fast menschlich. Jonas wurde losgebunden, ins Zimmer gebracht, aufs Sofa gesetzt. Alles in Ordnung, Jonas? Sehen Sie doch mal nach, Kastbeck, ob Sie nicht irgendwo einen Tropfen Whisky für mich auftreiben können. In letzter Zeit habe ich ein bisschen viel Wasser schlucken müssen. Übertreiben Sie nicht, Jonas. Beim Whisky hat Frau Tollwohn nichts gesagt. Sie hat gesagt, ich soll Sie laufen lassen. Und vorher soll ich Ihnen sagen, worum es geht. Das tat er denn auch. Mir wurde einiges klar. Nicht alles, noch lange nicht, aber doch einiges. Hinter dem Attentat auf Hauer steckte die Worf, wirklich und wahrhaftig. Sollte natürlich kein richtiges Attentat sein, nur ein Dreh, ein Trick. Jemand sollte auf ihren Kandidaten schießen, dann würden ihn mehr Leute wählen. Genug, um den knappen Vorsprung von Bürgermeisterin Paretzky aufzuholen. Mitleidseffekt nennt man das. Die Worf war fest überzeugt, dass die Sache klappen würde. So fest, dass sie sich mit der Korporation zusammentat und viel Geld von ihr borgte, um es auf Hauer zu setzen. Das ist jetzt weg, weil Hauer wirklich umgebracht wurde. Das war nicht vorgesehen. Wir haben der Partei einen Minirack mit optischer Zielfindung besorgt und ein Zielholo von Hauers Nebenmann eingegeben. Ein kleiner Bonze, Bezirkschef oder so. Absolut entbehrlich, hat man uns gesagt. Den sollte es treffen. Harry Hauer sollte wie durch ein Wunder davonkommen und zum Bürgermeister gewählt werden. Aber das ist schiefgegangen. Und wie? Diese Irre hat zu früh geschossen. Nicht in der zweiten Hälfte, wie es geplant war, damit Hauer erst seine Rede ungestört abliefern konnte. Und sie hat Hauer getroffen. Nicht den anderen. Weil jemand die Minirak mit Hauers Holo gefüttert hat. Ja, was das Schlimmste ist. Kurz vor dem Attentat hat jemand gewaltige Summen darauf gesetzt, dass Hauer nicht gewählt wird. Und jetzt müssen wir zahlen. Derselbe jemand? Kann gut sein. Wer das war, wissen wir noch nicht. Aber wir haben einen Verdacht. Und da bohren wir nach. Die Kooperation hat nämlich was gegen Verluste. Verständlich. Karin Heller? Karin Heller. Sie war Hauers Wahlkampfmanagerin und von Anfang an in den Attentatsplan eingeweiht. Hauer hat die Waffe eingeschmuggelt. Na bitte, 3 cheers for Mr. Sherlock Holmes. Hip, hip. Hurra. Sherlock Holmes? Wieso Sherlock Holmes? Verstehen Sie doch nicht, Kastbeck. Machen Sie nur weiter. Ich soll Sie nicht anrühren, hat Frau Tollwohn gesagt. Ihr Glück, Jonas. Heller hat die Waffe übernommen und an die Irre weitergegeben. Wie und wo? Im Klo für Damen. Dabei hätte die Heller die Minirak umprogrammieren können. Oder die Attentäterin. Warum hätte sie das tun sollen? Na, Euros, was sonst? Wenn sie hinter den hohen Wetten auf Hauers Wahlverlust steckt. Danach wollten wir sie fragen, aber jetzt... Jetzt stehen sie da und machen ein noch blöderes Gesicht als sonst. Konnte ich an, dass die Dame so empfindlich ist. Frau Tollwohn hat noch was gesagt, Jonas. Wenn Sie in der Sache was rauskriegen, und Sie sind gut im Rauskriegen, hat Frau Tollwohn gesagt, dann geben Sie uns Bescheid. Glauben Sie? Ich bin ganz sicher. Badewannen gibt's auch woanders. Und wenn wir durch Sie wieder zu unserem Geld kommen, dann kriegen Sie einen anständigen Finderlohn, hat Frau Tollwohn gesagt. Tja, wenn das so ist, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Rauskriegen. Sam? Meine Arbeit. Was befiehlt mein Mensch und Meister? Siehst du den Kollegen auf dem Schreibtisch? Was hältst du von ihm? Na ja, steht. Ganz nett für einen nicht-verbalen Computer. Na komm, put. Nein, ein anderes Stück. Sicherung recht ordentlich. Kommst du rein oder nicht? In Anbetracht aller Umstände, Weiterungen, Ingredienzen sowie Paraphernalien dürfte sich dieses weitestgehend ohne allzu gravierende Probleme bewerkstelligen lassen. Im Großen und Ganzen... Dann los, rein. Jetzt gleich? Sofort. Mein Gott, sind wir mal wieder hektisch. Eierkuh. Umgekehrt, okay, sehr schon. Von seinem Ausflug in Karinellas Computer brachte Sam 3 interessante Ergebnisse mit. Was Kastbeck mir erzählt hatte, stimmte, soweit es die Worf betraf und das falsche Attentat. Was Karin Heller betraf, stimmte es nicht. Sie hatte loyal für die Partei und für Hauer gearbeitet. Sie war unschuldig. Pech, sagte Kastek. Pech für uns. Wer hat unser Geld und wie kriegen wir es wieder? Sie sind ein wahrer Gemütsmensch, Kastek. Sonst noch was, Sammy? Ja. Folgendes nicht gänzlich insignifikante Detail fand sich in den Protokollen der Worf-Präsidiumssitzungen. Die Idee, durch ein Pseudo-Attentat den Mitleidseffekt zu aktivieren, stammt von Herrn Harry Howard höchst selbst. Er hat die Sache ausgedacht, angeregt, durchgesetzt und in allen Einzelheiten ausgearbeitet. Howard selbst? Ja. Aber das heißt... Das heißt, er war zu clever und das ist gar nicht gut. Ein weiser Rat fürs Poesiealbum. Hör gut zu, du meine mentale Mogelpackung, und beherzige ihn wohl. Sei nie zu clever, niemals nicht. Fällt dir was ein, dann halte dich. So, ja, so. And now we go home to Haya, Mama, Oma, basta. Ein Licht war mir aufgegangen, ganz plötzlich. Jetzt wusste ich alles, dachte ich, aber das stimmte nicht. Das Wichtigste fehlte immer noch. Aber das wurde mir erst später klar. Beweise fehlten auch. Darum schickte ich Sam wieder auf Tour, als wir zu Hause waren. Durch die elektronische Unterwelt von Babylon. Da, wo gewettet wird. Wo illegale Gelder verbucht und abgehoben werden. Niemand laviert so elegant durch diesen Dschungel wie Sam. Oder so erfolgreich. Ach, endlich daheim. Home, sweet home. Ja, singe wie im Gesang gegeben. Sammy war ganz schön daneben. Na gut. Man reiche Sam heimischen Mutterboden, auf das er ihn küsse, wie Weiland, Carlo, ja, nee, Pontifex zu Rom. Des Weiteren reiche man ihm Cocktailpfeife und Pantoffeln. Na ja, und ein Teddybär zum Knuddeln wäre auch nicht schlecht. Ich werde dich knuddeln, dass dir Hören und Sehen vergeht. Du nicht. Und vor allem das dämlich Quatschen. Was ist, wer hat die hohen Wetten gegen Hauer abgeschlossen? Er, derselbige. Harry Hauer? Harry Hauer. Versteckt hat er sich, der Listenreiche. Hinter Zweigfirmen, Scheinfirmen, Tarrenfirmen, Tochterfirmen, Schwiegertochterfirmen, Schwiegermutterfirmen. Das reicht, Sammy. Nein, noch lange nicht. Hinter Strohmännern, Strohfrauen, Strohwitwen, Strohweißen, Strohpuppen, Stroh... Köpfen, Strohrum, Prost! Und so weiter. Schluss. Du Befehl, Schlunz. Schluss. Wünscht euren großmächtige Jonasität eine Liste? Später, Sammy. Hat sie in Bereitschaft und druck sie aus, wenn wir sie brauchen. Weiter. Wie sieht's aus mit Hauer Industries und den anderen Hauer-Konzernen? Na ja, danke der Nachfrage, Herr Pastor. Mies. Dann ist also was dran an den Gerüchten. Ja, was heißt was dran? Noch viel, viel schlimmer ist die Wirklichkeit, als es die Pharma uns vermeldet. Gar gräulich und grauselig. Alle Konten sind ausgefüllt, ratzekalt leer. Das ganze große Hauer-Imperium wackelt wie ein Schwammerlenz. Schwimmerlanz. Na, Lämmerschwanz, Hauptschwanz. Es passt, Sammy. Es passt alles zusammen. Hauers Finanzen sind am Zusammenbrechen. Hauer hat Unsummen gegen den eigenen Wahlsieg gesetzt. Hauer hat sich den Wahltrick mit dem Attentat ausgedacht. Und weil Karin Heller es nicht war, kann nur Hauer die Waffe umprogrammiert haben. Vom vorgesehenen Opfer auf sich selbst. Kripo, Chefinspektor Brock. Eine Frage, Brock. Glaube ich nicht, Jonas. Sie sind Super-Sicherheitsspezialist Nummer 1. Sie können alles und wissen alles. Sie haben keine Fragen. Machen Sie nur Ihre Lahmwitzchen, Brock. Nichts dagegen, aber bitte später. Hatte der tote Harry Hauer ein Rolobild in der Tasche? Rund, circa 3 cm Durchmesser. Mit dem Bezirksvorsitzenden der Worf? Ja. Warum wollen Sie das wissen? Danke, Brock. Harry Hauer. Ja, kein Zweifel, my dear Watson. Hauer selbst hat das Attentat umfunktioniert. Er ist Opfer und Täter zugleich. Warum, Sammy? Selbstmord, habe ich zuerst gedacht. Auf besonders spektakuläre Weise, aber das ist unmöglich. Ein Mensch, der alle seine Konten plündert, der hohe Wetten abschließt mit todsicherer Gewinnchance. Der will nicht sterben, der will leben und seinen zusammengerafften Reichtum genießen. Vielleicht nicht in Babylon, da wo es warm ist und wo man reichen Leuten keine Fragen stellt. In der dritten Welt. Mhm. In Bangkok, zum Bleistift. Bangkok. Mhm. Harry Hauer hat das Attentat überlebt, Sammy. Mhm. Und Sammy weiß auch wie. Jonas wusste auch. Ihm war zum zweiten Mal ein helles Licht aufgegangen. Double hieß das Stichwort. Kopie, Simulacrum, Replik, Klon, Genzwilling. So einen genetischen Doppelgänger kann man sich in Japan bauen lassen. Nur in Japan. Weil die Japaner am meisten davon verstehen. Und weil es in allen anderen Ländern strengstens verboten ist. Teuer ist es übrigens auch. Das ist er, liebe Gemeinde, hochgeschätzte Trauerversammlung. der Casus Knaxus, der archimedische Punkt, von welchem sich der gesamte Fall aus den Angeln heben bzw. aufräufeln lässt. Hauer hat sich in Japan einen genetischen Doppelgänger schneidern lassen. Er hat ihn nach Babylon geschmuggelt. Er hat ihn äußerlich ein bisschen verändert. Er hat ihm einen Namen gegeben und eine Geschichte. Und er hat ihm Arbeit besorgt. Eine Arbeit, wohlgemerkt, die den Zwilling in Hauers unmittelbarer Umgebung festhielt. Aus gutem Grund, Sammy. Safety First, Juno Belinda am Apparat. Jonas, seit wann arbeitet Benno Moss bei dir? Ein Vierteljahr ungefähr. Wie hast du ihn eingestellt, Darling? Hat er sich bei dir beworben, oder? Hauer hat ihn empfohlen, weil er in seiner Partei ist. Er hat ihn sich selbst als Bodyguard ausgesucht, gegen meinen Rat. So habe ich es mir vorgestellt. Tu mir einen Gefallen, Darling. Nein, zwei. So viel du willst, Jonas. Du brauchst es nur zu sagen. Fax mir das Bild von Moss rüber, aus seiner Akte. Und dann brauche ich seinen genetischen Fingerabdruck. Einen neuen von heute. Mhm. Hast du da was, Darling? Ja, warte mal. Mal sehen. Ja, ein Filzschreiber. Den hat er benutzt, als er vorhin bei mir war. Gut. Den schickst du ins Zentrallabor. Analysieren und mit Harry Hauers genetischem Fingerabdruck vergleichen. Mhm. Ergebnis an Jonas. So schnell wie möglich. Dringlichkeitsstufe 1a. Ein Holoporträt von Hauer aufzutreiben war kein Problem. Sam glich die Größen an und legte sie auf dem Monitor übereinander. Benno Moss und Harry Hauer. Und siehe, sie sind völlig gleich. Identisch. In den Dingen, auf die es ankommt. Gesichtsschnitt, Knochenbau, Hauttextur, der Rest... Ist Maske, Herr Spielleiter. Moss hat wenig Haare. Hauer umso mehr. Perücke. Hauer ist rasiert, Moss trägt Schnauzbart. Falsch. Englischer Maßanzug für Hauer, Overall von der Stange für Moss. Verkleidung. Harry Hauer, daran dürfte nunmehr auch nicht der klitzekleinste Zweifel mehr bestehen. Hochehrwürdiges Kardinalskollegium, Harry Hauer ist Benno Moss. Beziehungsweise Benno Moss ist Harry Hauer oder auch Harry Moss ist Benno Hauer und schließlich Benno Hauer. Ist Harry Moss, von mir aus, Sammy. So ist es. Einen ganz gerissenen Coup hat er sich da ausgedacht, der Kerl. Er tauscht den Platz mit seinem Klon. Der wird als Harry Hauer umgebracht. Und Harry Hauer lebt weiter als Benno Moss. Abgetaucht in Bangkok und anderswo mit sehr viel Geld. Der Zusammenbruch des Hauer-Imperiums tangiert ihn nicht. Er ist Moss. Hauer ist tot. Ja, eine schlüssige Rekonstruktion, Herr Phantombauer. So hat es Hauer geplant. So sollte es ablaufen. Aber ob es wirklich so abgelaufen ist... Wieso nicht, Sam? Was stört dich? Der prostituierte Platzhirsch. Korrektur. Der postulierte Platztausch, du Spekulatius. Wann hätte er stattfinden sollen, Und wie? Ja? Rein. Eilige Sendung für Herrn Jonas vom Zentrallabor. Aber die sollten das doch über Sam schicken. Dringlichkeit 1a. Ja. Benno, zurück an die Wand. Nanu. Benno Moss mit Laserstrahler und bösen Absichten. Er hatte Belindas Phone abgehört, sagte er, und wollte reinen Tisch machen. Jonas wusste ihm zu viel. Dass Sie Harry Hauer sind, zum Beispiel. Ich? Harry Hauer? Sie sind auf dem falschen Dampfer, Jonas. Heide Witzka, Herr Kapitän. Oh, und recht hat er auch noch. Was? Soeben erreicht uns eine Botschaft vom Zentrallabor. Dringlichkeitsstufe 1a. Überstellter genetischer Fingerabdruck ist identisch mit dem von Herrn Harry Hauer. Bis auf eine Kleinigkeit. Er ist markiert. Markiert? Ja, Made in Japan. Wie bei allen in diesem Lande produzierten Waren gesetzlich vorgeschrieben. Unser Besucher ist nicht Harry Hauer und er ist genau genommen auch nicht Benno Moss, weil Benno Moss nicht existiert. Er ist ein Klon, wenn Sie wissen, was ich meine, euer Tieflürden. Ein technisches Produkt. Wie du, Bruder Computer. Ach, keine Vertraulichkeiten, bitte. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. So schwer ist das doch gar nicht, Jonas. Hauer hat mich in Auftrag gegeben, um mich als Opfer zu benutzen. Aber dabei hat er was übersehen, dass sein Klon auch seine Eigenschaften hat, nämlich. Ich bin wie mein Original. Klug, clever, gerissen. Ja, und hinterfotzig und gemein. Gott, das ist eine Frage der Perspektive. Jedenfalls habe ich ihn durchschaut und bin hinter seinen Plan gekommen. Und ich habe ihn ein bisschen geändert. Nur eine Kleinigkeit. Ich habe dafür gesorgt, dass das Attentat gleich am Anfang über die Bühne ging. Nicht wie geplant in der zweiten Hälfte der Kundgebung. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe der Kemp gesagt, dass sich was verschiebt, als Hauer sie aus dem Krankenhaus abholen und in seiner Firma kurz auf Eis legen ließ. Mit schönen Grüßen von oben. In der Pause wollte Hauer mit mir die Rollen wechseln. Ein Rendezvous, hat er mir erzählt. Ich soll ihn im Saal vertreten. Er hat mich für blöd gehalten. Recht hat er. Kurz bevor die Rakete in seinem Kopf explodierte, muss ihm klar geworden sein, wer von uns beiden der Idiot ist. Ich habe jetzt das Geld. Ich fahre morgen nach Bangkok. Warum nicht schon gestern? Weil ich abwarten wollte, was Sie zustande bringen, Jonas. Damit ich Sie ausschalten kann, falls es nötig wird. Und jetzt ist es nötig. Sie sind fällig, Jonas. Und Ihr Computer auch. Ach, nicht doch, Bruder. Keine Vertraulichkeiten, du Blechbüchse. Nein. Mit dir fange ich an. Darf man eintreten? Nur zu. Bei Jonas ist heute Tag der offenen Tür. Diesmal war es Kasbeck. Kasbeck von der Korporation und seine Gorillas. Moss war außer Gefecht. Zwei Schüsse, rechte Hand, linkes Knie. Gut, dass Sie uns so schnell informiert haben, Jonas. Ach, habe ich das? Klar, über Ihren Computer. Ist der? Ist das der Mann? Ich meine, der Klon, oder sagt man das Klon? Sie nahmen ihn mit. Und drei Tage später fand Jonas was vor seiner Tür. Einen dicken Umschlag. Mit 1.000 Euro in bar. Und einen Zettel. Finderlohn. Die Korporation hat also ihr Geld zurück. Möchte nicht wissen, wie. Ganz knochenfilzige. Kriegen Millionen und zahlen nur 1.000. Knickrig, knausrig, Schofel. Und was mache ich damit? Na was, behalten, der Boomskopf. Ich weiß nicht, Sammy. Es ist sowas wie Blutgeld. Sag mal, Jonas, was bist du eigentlich? Ein blutiger Idiot? Ein blutiger Anfänger oder ein blutarmer Detektiv? Naja, hol mir das Letztere. Wer ein paar Euros dringend nötig hat, hm? Merke, dem geschenkten Schein schaut man nicht in den Darm hinein. So, und jetzt gehst und kaufst Sammy ein schönes neues Programm.